Saturn. Die Entwicklungsstufen. Stufe 1. Kälte, Härte, Strenge, Rechthaberei und Zwanghaftigkeit. Stufe 2. Strebertum, Karrierismus. Nach unten treten, nach oben buckeln. Stufe 3. Anpassung. Workaholic. Griesgrämig. Stufe 4. Ernsthaft, Pflicht, Fleiß, Konzentrationsfähigkeit. Stufe 5. Konsequenz, Ausdauer, Bescheidenheit, Integrität. Stufe 6. Pflicht und Disziplin als Freude, Eigenverantwortung. Stufe 7. Feinste Klarheit, Stille. Um dieses Buch zu schreiben, musste ich täglich einen kleinen Tod sterben. Keine Angst, das mache ich wirklich gern. Ich führe wie die meisten Menschen heutzutage ein vielbeschäftigtes Leben. Mein Tag ist voll. Eigentlich habe ich keine Zeit zum Schreiben und Einsprechen im Tonstudio. Doch mir ist besonders dieses Buch sehr wichtig. Also was tun? Ich stehe jeden Morgen eine Stunde eher auf als sonst. Fühlt sich das gut an? Jein. Mein erster Gedanke, wenn der Wecker klingelt, lautet nicht immer, oh ja, großartig, sondern manchmal auch, oh fuck, ich will liegen bleiben. Und das mache ich dann auch. So für circa 3 Minuten, in denen ich mir vorstelle, wie du diesen Text jetzt gerade hörst und wie er hoffentlich einen langfristigen und positiven Unterschied in deinem Leben bewirkt. Ich denke daran, wie du nach dem Hören genau dieses Kapitels die Tugend der Disziplin noch freudvoller willkommen heißen kannst. Nicht um deinen Alltag noch anstrengender zu gestalten, sondern um ihn zu erleichtern. Ich sehe dich lachen, ich sehe dich gute Fülle manifestieren und den wesentlichen Reichtum deines Lebens tiefer genießen. Wenn diese Bilder aus deiner möglichen Zukunft voll bei mir ankommen, dann fühle ich, dass es sich lohnt, diesen kleinen Tod zu sterben. Ich springe auf, ich öffne das Fenster, ich lasse die kalte, klare Morgenluft in meine Lungen strömen, ich bereite mir ein Matcha oder einen Kaffee und dann fange ich an. Und jetzt stehe ich hier im Tonstudio und ich freue mich. Für dich und für mich. Willkommen auf dem Saturn. Hinter diesem Prinzip steht eine einfache Frage mit drastischen Konsequenzen. Bist du bereit, auf eine kurzfristige Freude zu verzichten, um langfristiges Glück zu erschaffen? Was lösen Worte wie Disziplin oder Verzicht in dir aus? Assoziierst du damit Fülle? Wahrscheinlich eher nicht. Ich setze noch einen drauf. Bist du bereit, für dein Glück täglich mindestens einmal bewusst diesen kleinen Tod zu sterben? Schau, in deinem Gehirn arbeiten 2 Belohnungskreisläufe, ein kurz- und ein langfristiger. Der unmittelbare wird hauptsächlich durch Dopamin bedient. Dies ist, vereinfacht ausgedrückt, deine interne Droge der Vorfreude und des schnellen Kicks. Wenn du aus Vernunft beschlossen hast, abends nach 19 Uhr nichts Süßes mehr zu essen, dann weiß dein Gehirn, dass dies eigentlich richtig ist. Doch wenn es dann das übrig gebliebene Stück Torte im Kühlschrank erblickt, dann fühlt es etwas anderes, nämlich Vorfreude. Nur ein kleiner Bissen. So dein Gehirn stellt sich dann vor, wie die Mischung aus Butter und Zucker auf deiner Zunge zergehen wird. Und das fühlt sich so angenehm an. Damit du es dann auch wirklich tust, schüttet es Dopamin aus. Und ehe du dich versiehst, hast du wie nebenbei das ganze Stück verputzt. Die Freude war kurz und heftig. Jetzt erst wachst du auf und du realisierst, dass du deinen eigenen Beschluss zu verzichten gebrochen hast. Und wahrscheinlich fühlst du dich ein wenig schuldig. Aber naja, es war ja nur eine Ausnahme. War es wirklich eine Ausnahme oder geht es morgen eventuell so weiter? Und übermorgen dann wieder? Schau, ich will dir auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen machen. Im Gegenteil, ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass du in solchen Momenten das Opfer eines mächtigen Hormoncocktails in deinem Körper geworden bist. Ich möchte dich aber auch nicht aus deiner Verantwortung entlassen. Denn es ist ja immer noch dein Gehirn und wenn du nicht lernst, es weise zu benutzen, dann macht es mit dir, was es will. Oder noch schlimmer, du erlaubst anderen, dein internes Drogenlabor und damit dein Leben schamlos zu manipulieren. Denn das ist der heilige Gral, für den die Werbeindustrie jährlich Milliarden ausgibt und einige der besten Neurowissenschaftler und Psychologen der Welt anstellt. Die Frage, wie bringt man dich, dein Gehirn, dazu, immer wieder etwas zu tun, von dem du ganz genau weißt, dass es nicht gut für dich ist, und dann auch noch Geld dafür zu bezahlen? Ganz einfach. Indem sie dich süchtig nach dem schnellen Kick machen. Indem ich zum Beispiel in jedes wertlose Nahrungsstück jede Menge Zucker, Fette oder reizende Gewürze packe. Indem ich dir auf Plakaten und in Werbefilmen raffiniert die Botschaft in dein Unterbewusstsein jubele, dass dich der Kauf dieser Sache sofort glücklich machen wird. Indem ich Computerspiele, Filme, Serien basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Neurobiologie so konzipiere, dass sie dein Gehirn bereits nach den ersten Minuten in einen Rausch versetzen, sodass du genauso abhängig wirst, als wenn du Kokain schnupfen würdest. Kurzfristig fühlt sich das natürlich wie Freude, Begeisterung, Genuss an. Langfristig kostet es dich deine Fähigkeit, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und für das, was dir wirklich wichtig ist, einen langen Atem zu entwickeln. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, um zu demonstrieren, wie subtil und gleichzeitig machtvoll die Sucht nach dem schnellen Kick unseren Alltag dominieren kann. Seit einigen Jahren wird beobachtet, dass sich immer mehr Menschen immer länger, zum Teil mehrere Stunden pro Tag, in den sogenannten sozialen Medien, zum Beispiel wie Facebook, aufhalten. Ohne dabei eine echte Konversation zu führen, ohne eine erfüllende Begegnung mit einem anderen Menschen zu haben, ohne etwas Nennenswertes zu lernen, geschweige denn etwas Wichtiges zu erschaffen. Die meisten wissen selbst, wie nutzlos sie ihre kostbare Zeit da verschwenden. Warum tun sie es dennoch? Weil allein die Möglichkeit, durch einen einfachen Klick auf eine neue Webseite zu gelangen und dort neue Reize in Form von Bildern und Videos vorzufinden, in unserem Gehirn einen kleinen Dopaminausstoß provoziert. Das heißt, wahlloses Surfen im Internet wirkt wie die kontinuierliche Einnahme einer stimulierenden Droge in Minimaldosen. Um damit aufzuhören, damit du dein eigentliches Projekt fortsetzen oder ein reales Gespräch führen kannst, müsstest du bereit sein, auf den nächsten Kick durch einen Klick zu verzichten. Und da kommt der Haken. Dies wird sich im ersten Moment sehr wahrscheinlich eben nicht gut anfühlen. Und das meine ich mit dem kleinen Tod. Das bestätigende Glücksgefühl bei diesem Verzicht kommt erst etwas später, nach einer Phase des Entzugs, wenn dein Gehirn zum Beispiel endogene, dich sanft erfüllende Opiate ausschüttet, als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts. Verzicht, Schwäche, hat langfristig drastische Konsequenzen.